Rated A, Superstar, genau wie Edge. Ich bin da, wo du warst, doch du bist weg. Ich fahr grad Richtung Grab, doch bleib relax. Lade nach, gebe Gas in meinem Lex. Rated A, Superstar, genau wie Edge. Ich bin da, wo du warst, doch du bist weg. Ich fahr grad Richtung Grab, doch bleib relax. Lade nach, gebe Gas in meinem Lex. Ich glitzer, ich funkel, die Ringe sind Rubin. Du schwitzt grad, du Nutte, du brauchst jetzt was zu ziehen. Treffe dein Skull mit Roundclips, du hast Angst, dass du out bist. Du siehst aus wie ein Autist, in deinem Pilzo-Gang-Outfit. Justin, du Nuttensohn. Fick eine Bitch in den Dirties. So wie die Southseas Dirty. Bitches benehmen sich girly. Deine sieht aus so wie Kirby. Skinny Satan, straight in heaven. Für die Hölle bin ich zu cool. Deine Freundin sieht aus wie Sierra Kid mit ihrem Gesichtstattoo. Yeah ho, ich bin ein Killer. Yeah, ich pull up mit der Stinger. Mach deiner Freundin paar Kinder. Sie sehen aus wie Gewinner. In meinem Zimmer gibt es keine Lichtquelle außer meinem Monitor. Leute sehen eben meinen Twitter Grind und fragen panisch, wer ist Tony Hawk. Ich mach so Butterfly Tricks. Ich mach so einfach nen Hit. Ich mach so einfach mal nix. Ich bin so geil, ich bin ich. Rated A, Superstar, genau wie Edge. Ich bin da, wo du warst, doch du bist weg. Ich fahr grad Richtung Grab, doch bleib relax. Lade nach, gebe Gas in meinem Lex. Rated A, Superstar, genau wie Edge. Ich bin da, wo du warst, doch du bist weg. Ich fahr grad Richtung Grab, doch bleib relax. Lade nach, gebe Gas in meinem Lex.